Dass das nicht passieren wird, jedenfalls nicht bei den aktuellen Machtverhältnissen, dürfte selbstredend sein. Das Problem geht aber nicht durch Aussitzen weg. Dass die politische Klasse diesen Weg der verfassunggebenden Versammlung bisher nicht gegangen ist, hat auch sein Gutes. Die kommende Krise wird diese politische Klasse desavouieren und ihre Glaubwürdigkeit bei der Masse des Volkes vernichten. Ihr Kollaps könnte sicherstellen, dass eine mögliche künftige verfassungsgebende Versammlung nicht mit ihren dienstbaren Geistern und sozialistischen Irrlichtern gefüllt sein wird, wie das sonst der Fall gewesen wäre. So gesehen hat diese politische Klasse aus Risikoaversion die Gelegenheit verpasst, einer künftigen echten deutschen Verfassung ihre zu erwartende freiheitsfeindliche Prägung aufzuoktroyieren. Der Tag, an dem diese sich konstituiert, könnte angesichts der dramatischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung nicht mehr fern sein. Und daher ist es das Gebot der Stunde, einen Entwurf vorzulegen, ein Konzept, das sicherstellt, dass das Land mit einer neuen Verfassung nicht in der Knechtschaft, sondern in einer Republik der Freiheit aufwacht. Der Unterschied zwischen diesen beiden Alternativen beschränkt sich nicht auf ein paar Euro Einkommensunterschied, weil die Planwirtschaft nun mal keinen Wohlstand schafft. Der Unterschied ist vielmehr der zwischen Freiheit und Wohlstand auf der einen versus Unfreiheit und physischem Untergang des Landes auf der anderen Seite. Was sollten nun die Kerngedanken einer neuen Verfassung im Sinne einer freiheitlichen Ordnung sein? Erstens, sie muss auf den Grundwerten ruhen, die freie Gesellschaften definieren. Individualität, Familie, Eigentum, Religion und Kultur. Zweitens, sie muss das Individuum in den Mittelpunkt stellen und so der Forderung, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, Substanz und Raum geben. Drittens, sie muss das Lebensrecht aller Menschen, auch der vorgeburtlichen Menschen, anerkennen und schützen. Viertens, sie muss den elementaren Baustein der Gesellschaft, die Familie, ultimativ schützen. Fünftens, sie muss das Recht des privaten Eigentums vor Aushöhlung schützen und in das Zentrum des Rechtsstaatsgedankens setzen. Sechstens, sie muss die Vertragsfreiheit garantieren. Siebtens, sie muss die bisherigen Schwachstellen des Grundgesetzes, welche Einfallstore für sozialistische Politik und Unfreiheit darstellen, gründlich bereinigen und die Marktwirtschaft als einzig zulässige Form der Wirtschaftsordnung etablieren. Achtens, sie muss Wettbewerb in der Währungsordnung garantieren und eine staatliche Währung zum Goldstandard verpflichten, der nicht verwässert werden darf durch fraktionelle Reservehaltung. Jede Form der Geldpolitik ist zu verbieten. Neuntens, dafür muss sie den Staat auf seine Kernaufgaben beschränken und die Staatsquote ebenso begrenzen, damit es nicht zu einer schleichenden Wiederkehr des sozialistischen Leviathans kommt. Das bedeutet, dass die Verfassung die Subsidiarität nicht nur festschreibt, sondern auch definiert, um eine schleichende Zentralisierung von Macht zu verhindern. Zehntens, sie muss den Charakter und die Identität unseres Landes und Volkes als Teil des christlichen Abendlandes anerkennen und schützen.